Szene 3, Ostfront, verbrannte Erde. Denkmal. Hermann von Wissmann, Kolonialgouverneur in Ostafrika. Wissmann-Denkmal, aufgestellt 1922. Hier. Gestürzt 1968. Ersterrichtung 1909 Dar es Salaam. 100 Jahre kolonialer Koloss. Wissmann, Kolonialratschläge für die Schutztruppe. Keine Tätigkeit ist geeigneter, den Europäer für die richtige Behandlung der Neger zu erziehen, als die militärische. Möge man sich als Richtschnur den Grundsatz dienen lassen, dass der Wilde erst die Überlegenheit unbedingt anerkennen muss, bevor man ihm Güte zeigt. Wissmann, Ratschlag zum Angriff auf eine afrikanische Siedlung. In Ostafrika sind die meisten Dörfer befestigt. Da gilt die Möglichkeit, Trinkwasser abzuschneiden oder den Feind durch Anzünden der Grasdächer und Hütten herauszutreiben. Wenn die Granaten des Schnellfeuergeschützes zum Zünden nicht ausreichen, nutzen wir mit Erdöl ausgefüllte Fischblasen zur Sprengmasse. Da man ein befestigtes Dorf nach der Einnahme meist niederzubrennen hat, ist aus praktischen Gründen stets eine Plünderung geboten. Wissmann Denkmalrede 1922. Das Wissmann Denkmal ist das Denkmal Deutsch-Ostafrikas. Das Denkmal hat nunmehr in Hamburg eine zweite Heimat gefunden, bis es eines Tages wieder hinausgehen kann in eine deutsche Kolonie. Dem deutschen Volke muss immer wieder gezeigt werden, dass es ohne Kolonien nicht leben kann. Denkmalweihe 1935. Er war der große Landsknechts- und Soldatenführer der kolonialen Kampfzeit der Deutschen in Afrika. Es braucht auch heute mehr denn je Führer von der Art Wissmanns. 1967. Aufruf zum verspäteten Denkmalsturz des Kolonialismus. Am 8.8.1967 um 17 Uhr stürzt im Garten der Hamburger Universität ein berühmt-berüchtigter Kolonialherr von seinem Sockel.